Dialog 11. Eine Einladung. Dialogue 11. An invitation. Hallo? Hello? Ist hier Doris? Is that Doris? Ja, am Apparat. Yes, speaking. Hallo, Doris. Wie geht's dir? Oh, hello, Doris. How are you? Danke, gut. Und dir? Fine, thanks. And how are you? Gut. Fine, thanks. Hör zu. Hast du heute Abend schon etwas vor? Listen. Are you free this evening? Warum? Why? Nun, möchtest du mit mir heute Abend ins Kino gehen? Well, would you like to go with me to the cinema tonight? Ja, gern. Yes, I'd love to. Treffen wir uns also vor dem Roxy um 9.30 Uhr. Let's meet outside the Roxy at 9.30. Gut, bis später. Okay, see you later. Nützliche Ausdrücke. Ich möchte gern ins Kino gehen. I'd like to go to the cinema. Ich möchte gern ins Theater gehen. I'd like to go to the theater. Ich möchte gern ins Konzert gehen. I'd like to go to the concert.